Hörspiel von Patricia Görk. Der Reisesegen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, ich dir nachsiche, ich dir nachsende mit meinen 5 Fingerin, 5 Fü und die 50 Engeli. Gott mit gesundi Chain dich gesendi. Offen sie dir dis Sigidor, sami sie dir dis Seldidor, bis lossin sie dir dis Vagidor, sami sie dir dis Wanfindor. Des Gurtin Sandi Ulrichis Segen sie vor dir, von die hinter dir, und ich hobi dir und die neben dir getan. Zwa du wohnis und dies zwa du sies. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, ich sehe dir nach, ich sende dir nach mit meinen 5 Fingern 55 Engel. Gott mit Gesundheit heim dich sende. Offen sei dir das Tor des Sieges, ebenso auch das Tor des Glücks. Verschlossen seien dir das Tor der Wogen und das Tor der Waffen. Des guten Sankt Ulrichs Segen sei vor dir und hinter dir und über dir und neben dir erteilt, wo du auch immer wohnst und wo du auch immer seist. April 6:50 Uhr, Cap de la Arque, Möwengelände. Ein grauer Morgen auf nassem Fels. Das Flutlicht der hier arbeitenden, hochumzäunten Fabrik hat die ganze Nacht hindurch gestrahlt. Jetzt wird es schwächer, weil der Morgen sich an die Küste klammert und langsam an Land kommt. Ein Güterzug ist dabei, die Fabrik zu verlassen. Man öffnet eines der in Flutlicht getauchten Tore für ihn. Verpackt in Stahlcontainer, die einen Sturz aus 9 Metern Höhe überstehen, und ummantelt mit einem Häuschen aus Blech, vor dessen Tür ein Vorhängeschloss hängt, rollt Gefahrengut ins wirkliche Leben. Das Tor der Fabrik wird wieder geschlossen. Einige Möwen, die sich auf ihm niedergelassen hatten, fliegen kreischend auf. Der Zug schiebt sich in die beginnende Dämmerung. Wir werden nie behaupten, dass alles 100%ig sicher ist. So ist das Leben einfach nicht. Zwei Bayeux. Nach dem Aufstehen hat Jean-Pierre Maron, ein Bankangestellter, vergebens nach der Sonne gesucht. Er hat sich sogar aus dem Fenster gebeugt, um das Wetter genauer in Augenschein zu nehmen, aber der Himmel blieb bedeckt. Es ist ein diesiger Tag in Bayeux. Monsieur Maron seufzt. Er liebt seine Arbeit nicht. Mit einer braunen Aktentasche in der Hand steht er auf dem Bahnsteig und wartet auf den Zug nach Caen. Während er seine Schuhspitzen betrachtet, die angestrengt in die Welt ragen, versucht er sich an die wichtigsten Börsenkurse von gestern zu erinnern. Monsieur Maron hört einen Zug kommen. Aber als er aufblickt, ist es ein Güterzug, der in Richtung Caen an ihm vorbeifährt und dabei seine Krawatte ein Stück mitreißt. »Was hat er geladen?«, fragt sich Maron, denn er wundert sich kurz über die ungewöhnliche Form der metallenen Waggons, in die Lüftungsschlitze eingelassen sind, und über die Vorhängeschlösser vor ihren Türen. Für einen Moment, ganz unbemerkt von Jean-Pierre Maron, hat sich der Zug auf seinen Schuhspitzen gespiegelt. Wir versuchen, die Dinge so gut wie möglich zu machen, aber perfekt geht es nicht. Wenn Sie sagen, es ist nicht absolut sicher, dann geben wir Ihnen das zu. Es kann nicht absolut sicher sein. Nichts, was wir tun, ist absolut sicher. Man kann ein solches Projekt der Bevölkerung nur zumuten, wenn sie überzeugt werden kann, dass die Risiken immateriell sind. Sie waren jetzt mehrfach in der Zone. Was heißt Zone? Das ist der Ort, an dem die Menschen nach den Ereignissen nicht mehr leben können. Sie ist umgeben von Stacheldraht und wird von Militärpolizei bewacht. Uhr 15, Forges-les-Eaux. Madame Emile Blanchard steht im Schlafzimmer ihres kleinen Hauses. Mit dem alten Ehebett, in dem sie seit einigen Jahren alleine liegt, und mit der dunklen Kommode, die ihren Bauch weit ins Zimmer vorstreckt, ist der Raum so vollgestellt, dass für Madame Blanchard nur eine schmale Fahrrinne bleibt, von der aus sie ihn bewirtschaften kann. Von dieser Fahrrinne aus fängt sie Staub und lüftet, zieht frische Laken auf und sehnt sich zurück in die Vergangenheit. An der Wand hängt ein Foto ihrer Eltern. Der Vater trägt eine Eisenbahnermütze. Madame Blanchard hat das Bett aufgeschüttelt und das Fenster geöffnet. Es geht auf den Bahndamm der Strecke nach Amiens. Sie sieht das Signal, das sie als Eisenbahnertochter lesen kann, auf freie Fahrt stehen. Und dann kommt ein Güterzug durch, dessen Erschütterungen das Foto in Madame Blanchards Rücken eine Idee vibrieren lassen. Das ist also eine ganz klar umgrenzte Zone, 60 Kilometer um den Unfallort herum. Es gibt aber dann noch nach diesen 60 Kilometern eine weitere Zone, 30, 40 Kilometer, in der man auch nicht leben kann, aber die ist schon nicht mehr mit Stacheldraht umzäunt. Leben selbst ist ein Risiko. Und ich werde gleich erklären, warum. Wir sind, und das ist auch hier in der Diskussion mehrfach angeklungen, von vielen Risikofaktoren umgeben. Abschirmung. Vorrichtung, die eine Quelle ionisierender Strahlung umgibt, um das Umfeld vor dieser Strahlung zu schützen. Barrieren. Hindernisse zwischen den Quellen ionisierender Strahlung und der Biosphäre. Wir sind mit einem Polizisten, einem bewaffneten Polizisten, durch die Zone gefahren, und zwar mit so einem kleinen Jeep. Zwölf Uhr zwanzig, Amiens. Auf dem Heimweg von der Schule warten die Kinder Patrick und Isabelle Géricault vor einer Eisenbahnschranke. Sie blinzeln in die Aprilsonne und überlegen, was es zu Hause zu essen geben wird. Ihre Mutter kocht in regelmäßiger Reihenfolge immer wieder die gleichen Gerichte. Also können sie sich ausrechnen, was heute dran ist. Als der Zug, um dessen Willen sie vor der Bahnschranke warten, endlich näher kommt, erkennen sie, dass es ein Güterzug ist, mit seltsamen, wie strenge Zirkuswagen vorbeirollenden Waggons. Putzlappen, ruft Patrick. Löwen, ruft Isabelle. Die beiden spielen, sie könnten den unsichtbaren Inhalt der Waggons sehen. Fußballer, ruft Patrick. Tomatenketchup, ruft Isabelle. Geheime Raketen, ruft Patrick. Skelette, ruft Isabelle. Wir sind durch den Stacheldraht hineingefahren in die Zone und hatten so das Gefühl, dass wir jetzt nicht in diesem Auto sind, sondern in einer Zeitmaschine. So eine Rückkehr in unser früheres Leben. Die Vergangenheit wird plötzlich Realität. Das heißt, die Gegenwart steht dort still. Ja. Der Zauberspruch. Vollende vodan furhun si holza, da ward demo balderes vollon sin fuos birenkit. Zu bigvoll en sinthgund sunna eras vista, zu bigvoll en fria voller eras vista, zu bigvoll en vodan so he volaconda. So se ben renki, so se blurt renki, so se lidi renki, ben zi bena, blurt zi blurda, lid zi geliden, so se gelimida sin. Balder und Wodan fuhren zu Holze. Da war dem Fohlen Balders sein Fuß verrenkt. Da besprach ihn Sintut. Sunna, ihre Schwester, da besprach ihn Fria, Voller, ihre Schwester, da besprach ihn Wodan, wie er's wohl verstand. So Beinverrenkung wie Blutverrenkung wie Gelenkverrenkung. Bein zu Bein, Blut zu Blut, Gelenk zu Gelenk, als ob sie geleimt wären. Wir sollten offen sein für die Dimension der Zukunft. Wie sieht es denn in der nächsten Generation aus, wenn sich zum Beispiel Jod 129 angereichert hat? Ich möchte kurz zu Messungen Stellung nehmen, die im Kernforschungszentrum Karlsruhe zur Radioökologie von Jod 129 gemacht wurden. Das Kernforschungszentrum war dabei in einer günstigen Lage, weil Jod 129 in die Atmosphäre abgegeben wurde. Wir haben diese Gelegenheit ergriffen, die Wirkung des Jod 129 über den Milchpfad zu studieren. Der Milchpfad, genauer gesagt der Weide-Kuh-Milchpfad, ist derjenige, der zu den höchsten Ingestionsdosen bei Menschen führt. Die Messungen in der Milch waren allerdings Messungen in Ziegenmilch. Gerade dort, wo das Hauptaufschlaggebiet, das Gebiet höchster Bodenkontamination ist, gibt es leider keine Kuh, sondern es gab nur eine Ziege. Wir sind damit wieder auf der sicheren Seite, denn Ziegenmilch hat eine um einen Faktor 5 höhere Jodkonzentration. Durch Vergleich mit den allgemeinen Berechnungsgrundlagen für die Abluft wurde gezeigt, dass die gemessenen Jod-129-Konzentrationen um einen Faktor 45 konservativ sind, wenn man Messung und Rechnung miteinander vergleicht. Uhr, Lan. Abbé Justin Cher, ein Geistlicher, der in seine Gedanken verstrickt ist, geht über den Vorplatz der Kathedrale. Ein kleiner Nachmittagswind bauscht seine Soutane. Als Abbé Cher die Glocken hört, muss er an seinen Gott denken, den er sich so ruhig wie einen großen weißen Stein vorstellt. Und an den Teufel, von dem er zu wissen glaubt, dass er manchmal metallisch lachend unter der Kuppel des Gotteshauses umherflattert. Lan liegt auf einem Hügel. Die Kathedrale ist von der Ebene aus, in der auch die Schienen der Eisenbahn verlegt sind, schon von Weitem zu sehen. Lebensgroße Stierplastiken schmücken ihren Sims. Abichère braucht nicht den Kopf zu heben, um zu wissen, dass sie da sind. Und auch sie brauchen sich nicht zu bewegen, um ihn tief unter sich über den Kathedralenvorplatz flattern zu wissen. In diesem Moment vernimmt der Abbé das hohe Singen eines Güterzuges, der in der Sonne metallisch aufglänzend die Stadt im Halbkreis umrundet. Dichtheit. Ein Behälter gilt als dicht, wenn mit dem gewählten Prüfverfahren und der erforderlichen Prüfempfindlichkeit BZW der dem Verfahren entsprechenden Nachweisempfindlichkeit das Durchtreten des Prüfmediums von einem Raum in den anderen oder nach außen nicht nachgewiesen werden kann. Was soll ich dazu sagen? Freisetzung. Entweichen von radioaktiven Stoffen aus einem durch eine oder mehreren Barrieren begrenzten Bereich, zum Beispiel aus Abfallprodukt, Abfallgebinde, Einlagerungskammern, Endlager. Was soll ich dazu sagen? Es gibt genug großes Unglück in der Welt. Wer kann das beherrschen und wer kann dazu helfen? »18:37 Uhr, bei Königsmacquer. Gustave Monnier kommt vom Stall zurück in die Küche seines Hofs. Nachdem er 50 Rinder gefüttert hat, will er selbst etwas essen. Beim Händewaschen betrachtet er sich kurz im halbblinden Spiegel, der in der Wohnküche hängt. Er sieht, dass sein Kopf immer kahler wird und dass der Hof, den schon seine Großeltern bewirtschaftet haben, immer weniger abwirft. Für einen Augenblick spürt er sich selbst versinken, wie jemand, der im Moor vom Weg abgekommen ist. Obwohl seine Weiden, die direkt an der Moselle liegen, gut sind und er mit dem Vieh keine unglückliche Hand hat. Es ist ziemlich still. Der Wasserhahn tropft. Gustave Monnier setzt sich an den Tisch und überlegt, welche Rinder er morgen auf den Transporter treiben wird, der sie zur Großschlachterei bringt. Im Rahmen seines Küchenfensters taucht ein vorbeifahrender Zug auf. Monnier nimmt ihn nur halb wahr, so wie er auch den Atomreaktor von Cattenon, der im Hintergrund in der Dämmerung versinkt, nur noch unbewusst sieht. Halbwertszeit. Half-Life. Zeit, in der die Hälfte der Atomkerne eines bestimmten Radionuklids zerfällt. Die Halbwertszeit kann von Millionstel einer Sekunde bis zu Milliarden von Jahren betragen. 18:52 Uhr. Der Güterzug, der am Cap de la Arc mit hochradioaktivem Abfall beladen worden ist, nähert sich der deutschen Grenze. Der Pferdesegen. Primum pater noster, fisc flot after femo vatare, verbrustun sina veterun, tho gichelida ina use druchtin, thselvo druchtin, thiathena fisc gichelda, Vergichele, Vater Spheros puri helti, Amen. Zuerst ein Vaterunser. Ein Fisch schwamm das Wasser entlang, da brachen seine Flossen. Unser Herr aber heilte ihn da. Derselbe Herr, der diesen Fisch geheilt hat, möge dieses Pferd von seinem Lahmen heilen. Amen. Es gibt Auslegungsstörfälle. Und es wird immer gefragt, was ist denn, wenn so ein Auslegungsstörfall durch irgendein Unfallereignis überschritten werden sollte? Ich möchte ganz klar sagen, dass die Auslegungsstörfälle, alle denkbaren Störfälle, die einmal in 10 Millionen... Wir stehen hier vor der einen und der anderen Kammer, vor dem Herzen unseres Landes. In der einen Kammer debattieren Wissenschaftler über die Frage, wie gefährlich sind Atomunfälle. Eine spannende Debatte bislang. Eine ausgesprochen spannende Debatte, bei der Messer flogen, Tische brannten und Experten Landkarten entrollten, auf denen das zerstrahlte Europa zu sehen war. Ja, es ging hoch her. Und während es hoch herging und hoch hergeht in der einen Kammer, die kaum die geladenen Experten fasst, wartet man in der anderen Kammer auf die Ankunft dessen, der im Sattel sitzt. Er hat sich ausbedungen, eine Rede zu halten. Wie immer, wenn weitgereiste Gäste oder wichtige Fragen auftauchen. Ja, sein letzter öffentlicher Auftritt liegt eine Weile zurück. Wir erwarten ihn also heute in vollem Ernst und mit ganzem Gewicht reden zu hören. Eine offizielle Rede. Eine offizielle Rede im Namen der Regierung. Das heißt, er wird auf dem Tetramorph einreiten in die andere Kammer. Die Trennwand wird entfernt werden und die eine und die andere Kammer werden zusammen wieder die große Kammer des Herzens unseres Landes bilden, in welcher er, auf dem Tetramorph sitzend, eine Ansprache an die Experten und an das Volk hält. Soweit ist das vorhersehbar. Was nicht vorhersehbar ist, sein Zeitplan. Zur Stunde weiß niemand, wann er hier eintrifft. Das hängt von vielem ab. Wetter, Wegverhältnisse. Und natürlich vom Zustand des Tetramorphen. Vom Dickkopf. Vom Vierkopf. Vom vierschrötigen Verstand, auf dem der im Sattel sitzt, zu reiten beliebt. Ja, vier Berater, jeder in eine andere Richtung schauend. Das ist nicht immer einfach. Vor allem, weil die Viere, der Erdberater, der Feuerberater, der Wasserberater und der Luftberater, sicher einiges zu dem heute in der einen Kammer debattierten Thema zu sagen haben. Sie werden alle um sein Gehör kämpfen. Und da er nur zwei Ohren hat, eigentlich sogar nur ein Ohr, eine Röhre, auf deren einen Seite es hinein und auf der anderen gleich wieder hinausschallt. Warten wir es also ab. »19:35 Uhr, Trier. Ute Schaller schreibt an ihrer Diplomarbeit. Sie hat kalte Hände und Füße, obwohl sie den ganzen Tag immer wieder aufgestanden ist und sich heißen Tee aus der Küche geholt hat. Ihr Schreibtisch steht direkt am Fenster. Tagsüber sieht sie von dort auf einen Schrottplatz und Lagerschuppen. Jetzt kommt nur das Licht der Straßenbeleuchtung durch die weiße, mit Blumen bestickte Gardine.« Die Wohnung ist klein. Ute Schaller hat sie ringsum ausgepolstert. Sie sammelt Kissen und alte Puppen, die von 5 Regalen aus die Arme nach ihr ausstrecken. Seit sie an ihrer Diplomarbeit sitzt, hat sie keine Zeit mehr, auf Trödelmärkte zu gehen. Stattdessen räumt sie täglich auf, um klarer denken zu können. Ute Schaller ist Psychologin. Sie untersucht Ängste in der Industriegesellschaft. Während ihre Gedanken vom Thema abschweifen und sie sich daran erinnert, dass sie als Kind abends vor dem Einschlafen mit dem lieben Gott über Augen zudrücken und Vergünstigungen verhandelte, hört sie draußen, auf dem nicht weit von ihr entfernten Gleisbett, einen Zug fahren. Als sie da im Jeep von einem bewaffneten Milizionär begleitet in der Zone umherfahren, das ist doch gefährlich, gesundheitlich zunächst. Also, ungefähr nach 2 Stunden hat man das Gefühl einer Säure im Mund. Und man kriegt Kopfweh. Vor allem am ersten Tag haben wir die ganze Zeit diesen Geigerzähler in der Hand gehalten. Wir waren 200, 300, 400 Röntgen ausgesetzt und das ist 200, 300, 400 Mal über der Norm. Natürlich ist das fürchterlich. Unheimlich. Aber mich hat doch die Reaktion dieses Milizionärs gewundert. Für ihn ist das tägliche Arbeit. Er muss ja jeden Tag hin. Er muss kontrollieren, was in der Zone passiert. Er hat einen Vertrag für eine Arbeit über mehrere Jahre. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, und für die Angst, wie viel wird Ihnen da gezahlt? Ein paar Tausende werden aufgeschlagen auf das Gehalt, sagt er. Was soll ich dazu sagen? Es gibt genug großes Unglück in der Welt. Wer kann das beherrschen und wer kann dazu helfen? Konservativität einer Betrachtung. Betrachtungsweise, die zu einer Überschätzung der Auswirkung führt. Lagerung, Anordnung zur von Abfällen mit der Absicht, die später wieder zu entnehmen, was durch entsprechende Maßnahmen sichergestellt wird. Uhr. Kochen. Einmal in der Woche spielt Frank Milinowski Basketball im Verein. Nach der Tagesschau packt er seine Sporttasche und fährt los. Die Scheinwerfer seines rostigen Autos tasten die Dunkelheit ab, wie müde, vor Verdrossenheit eng zusammengekniffene Augen. Frank Milinowski ist arbeitslos. 19 Jahre hat er am Fließband gestanden und Gehäuseteile auf Fernseher montiert. Heute macht er diese Handgriffe nur noch im Schlaf. Das Basketballspielen gehört zu den wenigen Dingen, die Frank Milinowski vergessen lassen, dass alles keinen Sinn mehr hat. In seiner Mannschaft heißt er die Lokomotive. Wenn er auf den Korb zustürmt, spielt sich sein Leben wieder in einer hell erleuchteten Werkshalle ab und streift ihn nicht mehr nur mit einem Fahrtwind, wie der Zug, den er auf dem Weg zur Sporthalle am Bahnübergang vorbeilassen musste. Was mich ungeheuer berührt hat, war ein Globus, der zerdrückt am Schuleingang lag. Man hat mir erklärt, dass hier, als die Leute ausgesiedelt wurden, eine Zeit lang eine Kaserne war. Die Soldaten haben mit diesem Globus gespielt. Das war praktisch ihr Ball. Thank you. 21.09 Uhr, Koblenz. Anke Tausch, eine Anästhesieschwester, steht im OP-Saal. Es ist ihre zweite Operation heute, die sie miterlebt. Sie erkennt den Oberschenkelsplitterbruch eines Unfallopfers, vor kurzem eingeliefert und vom Chirurgen beinahe sofort in Angriff genommen. Mehr weiß sie nicht über den Mann, der mit geschlossenen Augen auf dem OP-Tisch liegt. Trotz seiner Vollnarkose sieht er erstaunt aus. Anke Tausch hat aufgehört, sich bei jeder Operation den Unfall vorzustellen, der einen Menschen in ein offenes Fleischbündel verwandelt. Sie reicht dem Anästhesisten die gewünschten Dinge und denkt dabei an ihren Dienstschluss und ob sie zu Hause ihren Freund noch wach antreffen wird. Als würde sie ein Kreuzworträtsel lösen, bilden sich in ihrem Kopf die Namen von Schauspielern und schönen Inseln. Und mitten zwischen diesen waagerechten und senkrechten Wortkolonnen fährt der Zug, den sie vorhin, als sie aus dem Fenster des Schwesternzimmers blickte und sich nach Hause sehnte, vorbeigleiten sah. Die Bienensägen. Kirst, Imbi ist Huckze, nu flürg du, Fihuminas, Hera Fridu Frono in Gottes Mund heim, zi kommoni gesund. Sissi, Sissi Bina, inbot dir Sancte Maria, Hurolob, ni habe du, zi holze ni flug du, noch du mir nin drinnes, noch du mir nin twinnest, Sissi Philostilo, wirki Gottes Willon. Christus, das Bienenvolk ist ausgeschwärmt. Nun fliegt, meine Tiere, wieder her, damit ihr im Frieden des Herrn in Gottes Schutz gesund heimkommt. Sitz, sitz, Biene, das hat dir die heilige Maria befohlen. Du sollst keine Erlaubnis haben, in den Wald zu fliegen. Du sollst mir weder entwischen noch entweichen. Sitz ganz still und tu, was Gott will. Der schlimmste Schaden geschieht wahrscheinlich im Zellkern. Denn das ist so, als wenn alles wohlgeordnet war und dann ein Verrückter hineinkommt und alles herumwirft. Radioaktive Strahlung ist nichts Neues für unsere Welt. Gott hat sie vor Millionen von Jahren geschaffen. Sie geben radioaktive Strahlung ab, ich gebe radioaktive Strahlung ab, was wir essen ist radioaktiv, die Gebäude, in denen wir leben, sind radioaktiv. Was soll ich dazu sagen? Man weiß ja im Grunde nichts. Wir verstehen und wissen weit mehr darüber als über alles andere, was uns zustoßen kann. Beim Essen, beim Atmen oder wie auch immer. Zum Beispiel kommen wir in ein Dorf, das ist verlassen worden. Als die Leute abgereist sind, hat man ihnen gesagt, sie fahren jetzt für 3 Tage weg. Sie haben alles dort gelassen, alles, was zum Haus gehört. Sie haben nur das Geld, ihre Papiere und Fotos eingepackt. Aber sie werden nie mehr dahin zurückkehren. Katzen und Hunde durfte man übrigens auf gar keinen Fall mitnehmen, weil sie ja sehr starke Strahlungsträger waren. Und was erzählen die Menschen, deren Dörfer evakuiert wurden? Sie erzählen, dass, als der Bus kam, um sie abzuholen, alle Katzen und Hunde zusammengelaufen sind. Sie standen vor dem Bus und haben die Menschen angeguckt. Sie haben nicht gebellt, nicht geschrien. Nur die Leute angeguckt. Die Menschen haben gesagt, das sei das Allerschlimmste gewesen, was ihnen in Erinnerung blieb. Mutanuklid, erstes Glied einer Zerfallreihe. Die Verfallszeit der radioaktiven Isotope... Also das Letzte, was dort strahlt, reagiert 40.000 Jahre. Diese Kassette aufgenommen, um Sie ganz herzlich zur kostenlosen Teilnahme an unserer aktuellen Gratisverlosung einzuladen. Und mit den Teilnahmeunterlagen, die Sie heute erhalten, können Sie einen großen Geldbetrag gewinnen, wie die Hauptgewinner in unseren letzten Gratisverlosungen. Zum Beispiel wie Frau Hertlein. Vor einiger Zeit nahm sie meine Einladung zur Gratisverlosung an und gewann 450.000 D-Mark in bar. Vielleicht denken Sie jetzt, das mag ja alles gut und recht sein, aber bisher habe ich noch nie gewonnen. Dann möchte ich Ihnen antworten. Warum wollen Sie nicht einmal bei einer Verlosung Ihr Glück versuchen? Das ist Ihre persönliche Chance. Eine Chance, die Sie nichts kostet. Mit den Teilnahmeunterlagen. 22.05 Uhr, Leverkusen. Frau Heidemarie Sesig, eine unternehmungslustige Pensionärin, kommt von einer kurzen Reise zurück. Zusammen mit anderen unternehmungslustigen Pensionären hat sie mehrere Städte besichtigt, Kaffee getrunken und eine Kamelhaardecke gekauft, die sie unausgepackt lässt, weil sie sie eigentlich gar nicht braucht. Frau Sesig fühlt sich leer. Sie öffnet die Kühlschranktür. Gut beleuchtet sieht ihr eine Packung Schokoladencreme entgegen. Frau Sesig schließt die Kühlschranktür wieder. Sie öffnet ihre Post. Aus einem Werbebrief kommt eine Tonbandkassette herausgefallen. Heidemarie Sesig legt sie in ihren Rekorder ein und hört Sätze über das mögliche Glück. Plötzlich fliegen, wie früher, Wünsche in ihrem Inneren los, segeln kurz und stürzen sich in die Tiefe. Sie fühlt sich nicht mehr ganz so allein. Draußen scheint der Mond. Ein Güterzug mit hell schimmernden Waggons durchquert Leverkusen. Ein hypothetisches Ereignis? In der einen Kammer debattieren noch immer die Experten, aber in der anderen Kammer hat man unterdessen einen Blumenteppich ausgerollt, weil der, der im Sattel sitzt, sich bereits in der Nähe befinden soll. Er wird jeden Moment erwartet. Nackte Kleinkinder aus allen Bundesländern haben sich links und rechts von dem Podium aufgestellt, auf dem er reden wird. Sie halten landestypische Würste und andere Esswaren hoch über ihren Kopf. Erfahrungsgemäß wird der, der im Sattel sitzt, diese Geschenke gerne annehmen. Die Trennwand wird entfernt. Die beiden Kammern bilden jetzt das große Herz. Und da kommt er. Tatsächlich. Was für ein Anblick. Für diejenigen unter Ihnen, die den Tetramorph, dieses selten in der Öffentlichkeit erscheinende Vehikel, noch nie gesehen haben, wollen wir ihn beschreiben. Er hat vier geschnitzte Knäufe, die vier Köpfe darstellen. Ein Kopf bricht aus Wellen hervor, einer ragt aus Flammen, einer schwebt auf einer Wolke und einer wächst aus einem Hügel auf. Das sind der Wasser, der Feuer, der Luft und der Erdberater, wichtige Begleiter dessen, der im Sattel sitzt. Und so angeordnet, dass sie ihm ständig etwas zuflüstern können. Also vier Köpfe, die alle den Mund zu einem Ja geöffnet haben. Der Tetramorph. Der Tetramorph ist einfach ein Sessel, der langsam seine Beine bewegt. Die Experten haben ihre Debatte über die Frage, wie gefährlich sind Atomunfälle, unterbrochen, um der Grundsatzrede dessen, der im Sattel sitzt, zuzuhören. Der Tetramorph hat sich, wenn ich so sagen darf, gestrafft und drückt seinen Reiter in die richtige Positur. Obwohl jeder von ihnen seinen Platz kennt, umzüngeln ihn die vier Berater in stummem Diensteifer. Er spricht jetzt zum Thema: Wird es so weitergehen? Verehrte Anwesende, liebe Experten, verkehrte Abwesende, Sie haben sich hier versammelt und das ist gut so, weil wir alle wissen, der Strom muss aus der Steckdose. Er kann nur an einen starken Standort fließen. Auch das bedarf keines Zufalls. Was ist ein starker Standort? Ein Ort, an dem alles richtig läuft. Richtig laufen heißt vorwärts laufen. Wer das nicht hören will, der bleibt zurück. Und wer zurückbleibt, landet in der Steinzeit. Und die Steinzeit, das sag ich Ihnen ganz offen, ist ein schwacher Standort. Weil dort noch nicht einmal Strom herrscht, um zu wissen, wo man sich befindet. Wenn ich wie heute durch unser Land reite, wenn ich seine Flüsse sehe und seine Berge, seine Wolken und seine glutrote Sonne, dann bin ich stolz, hier zu sein. Das rufe ich auch meinen Gegnern in ihr Stammbuch. Viele Menschen haben hart gearbeitet und alles sicher gemacht. Denjenigen unter ihnen, die ausstreuen, es sei doch nicht sicher genug, kann ich nur wünschen, langsam zur Realität zu kommen. Unser Land ist das sicherste der Welt. Da hilft es gar nicht, sich querzulegen über Querleger und verwirrte Abwesende, ob auf Gleisen oder wo sonst, ist schon immer die Realität hinübergerollt. Für Sie, liebe Experten, noch einen Rat aus meiner Erfahrung. Übertreiben Sie Ihren Beruf nicht. Grübeln bringt uns nicht weiter. Wenn ich wie heute durch unser Land reite, wenn ich in allen vier Richtungen immer stärkere Lichter angehen sehe, dann bin ich ganz sicher, wir sind unterwegs in die Zukunft. Wir stehen am Rand eines völlig fantastischen Abgrunds. Ich hatte so das Gefühl, diese 200, 300 Hektar Land, das ist so eine kleine Probe auf die Zukunft. »22:58 Uhr. Bottrop. Klaus Bäumer hat Feierabend. Es passiert oft, dass er bis in die tiefe Nacht Hefte korrigiert. Und dann muss er, um sich zu entspannen, irgendetwas völlig Idiotisches tun. Zum Beispiel auszuwürfeln versuchen, wie viele Lebensjahre ihm noch bleiben. Im Nachbarzimmer schläft seine Frau vor dem Fernseher. Der Bildschirm zeigt, wie eine Maske, die er sich selbst zur Schonung vorhält, hin und her schwimmende Zierfische. Klaus Bäumer ist Lehrer. Er unterrichtet Chemie und Politik. Seit er seine Schüler darüber informiert, wie oft und wie viel hochradioaktiver Müll an ihnen vorbeirollt, während sie schlafen, hat er Ärger mit der Schulleitung. Er hat seinen Schülern gesagt, dass ein Unfall, bei dem die Transportbehälter mit mehr als 45 km/h auf ein festes Hindernis prallen und dabei aufplatzen oder sich gegenseitig zerquetschen, in keinem Katastrophenschutzplan vorkommt, weil er unvorstellbar ist. Er hat ihnen gesagt, dass diese Züge bis zu 100 km/h schnell sind. Er weiß, dass niemand gerne über Unvorstellbares nachdenkt. Auch er nicht. Seit er in der Schülerzeitung einen Artikel geschrieben hat, dessen Überschrift lautete »Der Fall Castor, ein verhüllter Reliquienschrein birgt unsterbliche Überreste«, gibt es noch mehr Ärger mit der Schulleitung. Im Nachbarzimmer bewegt sich seine Frau im Traum. Klaus Bäumer weiß, dass Bottrop an der Strecke zum atomaren Zwischenlager Ahaus liegt. Was er nicht weiß, dass in dem Moment, als er die Würfel im Würfelbecher durcheinander schüttelt, ein Zug mit vielen, jeweils 90 Tonnen schweren Atommüllbehältern durch die Stadt fährt. Der Wurmsegen. Gang ut, Nesso, mit nigun nesiklinon, ut fana themomarke anthat ben, ut fan themobene anthat flesk. Ut fan themofleske an thia hut, ut fan thera hut an thesastrala. Drochtin, werfe so. Wurm, kriech heraus, nimm 9 Würmchen mit, aus dem Mark in den Knochen, aus dem Knochen in das Fleisch, aus dem Fleisch in die Haut, aus der Haut auf diesen Pfeil. Herr, so geschehe es. Ich hatte gehofft, dass in der Diskussion über größere Vorfälle und deren Konsequenzen die Modelle und die Sprache, die die eine Seite gegenüber der anderen Seite benutzt, doch verständlich wäre. Einige Kollegen haben das Gefühl, von einem gewissen Wahrscheinlichkeitspegel ab brauche man sich wegen des Unfallrisikos keine Sorgen mehr zu machen. Andere dagegen möchten wirklich das Schlimmste wissen, von dem Schlimmsten ausgehen. Ich möchte einmal klar machen, was Wahrscheinlichkeit ist und was niedrige Wahrscheinlichkeit bedeuten kann. Als Risikoanalytiker bin ich nicht entsetzt, wenn ein 10 hoch minus 8er oder ein 10 hoch minus 32er Ergebnis schon morgen eintritt. Ich muss jetzt definieren, was ist ein seltenes Ereignis und was ist ein hypothetisches Ereignis. Ein seltenes Ereignis ist ein Ereignis, das durch den Ausfall einer Komponente verursacht werden kann, die potenziell benutzt werden muss. Ein hypothetisches Ereignis ist ein Ereignis, das abläuft, wenn eine Komponente ausfällt, die unter keinen Umständen benutzt werden muss, weil sie nicht vorhanden ist. Meine Behauptung daraus lautet: Wenn ein Unfall eintreten kann, dann ist er wichtig. Und wenn er, nach meiner Definition, selten, aber nicht hypothetisch ist, dann muss er dazu führen, dass die Möglichkeit des seltenen Ereignisses zum Ausschluss der Benutzung der Technologie führt, die dieses seltene Ereignis hervorrufen kann. Das ist dann eine Entscheidung, die im politischen Raum ansteht. Sehen Sie mal nach oben. Sonne, Mond, Sterne, immer das Gleiche. Etwa 10 Kilometer vom Unglücksort entfernt existiert so etwas wie ein biologisches Massengrab. In Wirklichkeit ist das ein Riesenfriedhof, auf dem eben Tiere beerdigt sind. Das sind die Kühe, die Schweine, die Enten, die Hühner, die Hasen. Als klar war, dass in dem ganzen Gebiet alle Bauernhöfe verstrahlt sind, kam man und hat extra die Tiere erschossen. Die wilden Hunde wurden... Ich habe mit Milizionären gesprochen. Sie bekamen den Befehl, am Tag so 20, 30 Hunde zu erschießen. Und der Milizionär sagte, das Allerwichtigste war, dem Hund nicht in die Augen zu gucken, den Blick nicht aufzufangen. Aber die Hunde kamen den Menschen entgegen. Die Dörfer waren ja schon ausgesiedelt. Die Milizionäre fuhren in dem Gebiet herum, haben die Tiere gesucht und sie dann erschossen. Und dann ruft man, sagte er. Aber man möchte am liebsten, dass der Hund wegläuft. Dieses biologische Grab dort, das war sowas wie Buchenwald oder Dachau. Es sind große Dächer aus Beton. Und oben drüber so etwas wie Kamine oder Ventilatoren. Und man hat sogar den Geruch von etwas Lebendigem, von Verwesung. Also die Tiere wurden erschossen, zusammengekarrt, aber nicht in eine Grube getan. Man hat Erde drüber getan und auch noch Beton. Und aus irgendwelchen Gründen sind da so etwas wie Kamine oben drüber. Das Massengrab hat eine Lüftung? Ja. Lange, lange Reihen von Lüftungsschächten. Es sind Tausende und Abertausende, die darunter liegen. Schnell zu Ende leben, sagt man sich. Kopf einziehen, man sich. Welchheit geht noch so lange gut. Zementierung. Fixierung von radioaktivem Abfall in einer Zementstein-Betonmatrix. Das Gebet. Dat gefrägin ich mit Firachim vier wisso Meister, dat ero ni was noch auf Himmel, noch Baum, noch Perik ni was, ni Stero, noch Heinig, noch Sunna ni Skain, noch Mano ni Lüchter, noch der Mare Oseo. Do dar nichit ni was, entio ni venteo, enti do was der eino allmachtigu Gott. Mano Milisto. Das habe ich bei den Menschen als größtes Wunder erfahren, dass es die Erde nicht gab und nicht den Himmel. Es gab nicht den Baum und auch nicht den Berg. Es schien nicht ein einziger Stern, nicht die Sonne. Es leuchtete weder der Mond noch die glänzende See. Als es da also nichts gab, was man als Anfang oder als Ende hätte verstehen können, gab es schon lange den einen allmächtigen Gott, den reichsten an Gnade. Aber Sie entdeckten auch Menschen, die dort leben. Als wir in ein Dorf kommen, sagt uns der Milizionär, hier leben ein paar Familien. Er hat sie schon mehrfach bestraft. Er hat sie auch schon beschimpft. Die Leute bringen das Haus in Ordnung, bringen den Ofen in Ordnung und so. Und dann kommt die Miliz und macht alles wieder kaputt. Aber die Leute kehren zurück. Die erste Frage, die sie an mich stellten, war, werden sie uns jetzt aussiedeln? Da sagte ich, wir sind nicht gekommen, um euch auszusiedeln, aber schaut doch auf den Geigerzähler, was hier los ist. Das ist so ungefähr die 200-fache Norm. Wir wollen nur bei uns zu Hause leben und sterben, erwidern sie. Sie nennen sich die Robinsone vom Weißen Ufer. Sie haben einen Ofen, den Sie mit Holz heizen. Wie im Krieg haben Sie Petroleumlampen oder Kerzen. Sie haben mir kleine Mahlsteine gezeigt, auf denen Sie Mehl mahlen, Weizen oder anderes Korn. Das ernten Sie da. Sie backen selbst Ihr Brot. Sie sammeln Pilze, was natürlich auch unmöglich ist. Sie fischen, Sie gehen auf die Jagd. Sie leben wirklich wie Robinsone. Manchmal gelingt es Ihnen, irgendwie rauszukommen und draußen Brot oder Kefir oder so etwas zu kaufen. Kann man die menschliche Seele mit etwas vergleichen? Kann man sie mit einem Gummi vergleichen? Sie ist ja ungeheuer dehnbar. Der Mensch ist eher fließend. Wir leben zwei verschiedene Leben, das bewusste Leben und das unbewusste. Mit dem Bewusstsein verstehen wir, was geschieht. Die Menschen verstehen ja irgendwie. Aber das Unbewusste diktiert die früheren Spielregeln, die Verhältnisse. Alle wissen doch, was passiert. Was geschieht. Und zugleich treffen die Menschen eine solche Wahl. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass ich viele Dinge nicht erklären kann. Null Uhr. Der Güterzug, der morgens am Cap de la Arque beladen wurde, ist in der Dunkelheit unterwegs. Er lastet auf dem Gleis der Wahrscheinlichkeit und Normalität, das ihm bisher standgehalten hat wie vielen anderen Zügen vor ihm, flankiert von schlafenden, nickenden Bäumen und von Lichtpunkten, die manchmal zwischen den Zweigen der Bäume hindurchschimmern, weil links und rechts der Strecke Menschen wohnen. In Ahaus soll sich ein Tor hinter den seltsamen, strengen Zirkuswagen schließen. Dort soll ihr inneres Leuchten, das so weit ausstrahlen kann, enden. Der Blutsegen. Christ warf gewund, so warf he hell gi ock gesund, dat Blut verstornt. So durst du Blut, Amen, Ter, Paternoster, Ter. Christ wurde verwundet. Da wurde er wieder heil und auch gesund. Das Blut blieb stehen. So tu auch du Blut, Amen, dreimal, Vater unser, dreimal. Sie hörten Der Ritt auf dem Tetramorph. Ein Bericht. Hörspiel von Patricia Görk. Die Personen und ihre Sprecher waren der Magier Peter Lieg. Die Experten Klaus Barner, Walter Kontermann, Bernd Hahn, Bodo Primus und Charles Wirtz. Ein Fragender und die Journalistin Josef Tratnik und Cornelia Boje. Die Reporterin Christine Davis. Der Reporter Patrick Blank. Zwei Kinder, Julia und Manuel Lüttke. Der im Sattel sitzt, Hans-Josef Eich. Und als Erzählerin Hannelore Hoger. Ton Roland Seiler, Schnitt Christiane Köhler. Regieassistenz Susanne Piesker, Regie Hans-Gerd Krugmann. In diesem Hörspiel wurden Originalzitate aus dem Gorleben-Hearing von 1979 und aus einem 1993 im Fernsehkulturmagazin Primetime Spätausgabe gesendeten Gespräch verwendet. Das Gespräch von Alexander Kluge mit der Journalistin Svetlana Alexejitsch entstand, nachdem diese mehrmals in die sogenannte verbotene Zone rund um Tschernobyl gereist war. Das Gorleben-Hearing war eine Debatte von 62 internationalen Wissenschaftlern über die Gefahren der Kernenergie. Produktion Südwestrundfunk mit dem Bayerischen Rundfunk, Deutschlandradio Berlin und dem Norddeutschen Rundfunk 1998. Dramaturgie Hermann Naber. Und nun noch ein Hinweis der Redaktion auf das Hörspiel am nächsten Sonntag hier auf NDR 4. In unserer Comicreihe bringen wir diesmal eine Ursendung des NDR, Kommissar Dirk Gewesen jagt das Phantom, von Christian Geilus. In einer munteren Farce mit slapstickartigen Zwischentönen erleben wir Hamburg kurz vor dem Kollaps und einen Kommissar, der Post vom Phantom bekommt. Ich erwarte Sie, Bastard. Erst stocken die Ermittlungen, aber dann geht's richtig los.